ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo, ich bin Nora Gomringer und ich habe hier auf meinem Sofa neben mir Jörg Albrecht. Und wir beide hören zusammen wegweisende Produktionen aus 100 Jahren Hörspielgeschichte. Und diesmal gehen wir ganz an den Anfang wieder. Mhm. Manchmal sind wir so am Ende der Timeline schon und jetzt sind wir aber auch immer wieder mal ganz am Anfang. Ja. Und wir haben eine Wochenendstimmung. Ja, wir gehen ins Weekend, so heißt das Stück, von 1930, vom Berliner Rundfunk produziert. Und das ist eine Montage, nämlich von Walter Ruttmann, der auch Filmemacher war, und die Dokumentation Berlin, die Sinfonie der Großstadt 1927 veröffentlicht hat. Weekend entsteht eigentlich aus diesem Filmmaterial und das ist jetzt wirklich ein entscheidender Schritt in der Hörspielgeschichte, denn er montiert das aus der Filmtonspur heraus. Wir haben ja viele Stücke hier, die auch vor 1930 liegen oder einige und die werden ja im Grunde alle auch live gespielt und dann aufgenommen. Also es wird gar nicht geschnitten, sondern wir haben eigentlich Theater, das aufgenommen wird, das in Wachsplatten geritzt wird. Und hier geschieht jetzt was anderes, nämlich Film, Tonspur wird aneinander geklebt, also montiert. Mhm. Und das ist der Beginn eigentlich der Montage, wie wir sie dann ab dann eigentlich kennen. Und das ist auch der Beginn von Field Recordings, die aneinander geklebt werden, denn nichts anderes ist Weekend eigentlich. Field Recording ist jetzt so ein Begriff, den alle immer nennen. Definier den mal, weil letztlich, also ich habe auch Künstlerkollegen, die sagen, wenn man so Field Recordings, die werden so eingespeist, aber wie definiert man die genau? Ja, also Aufnahmen, die im Feld draußen sozusagen entstehen, also im Setting, im Geschehen, so könnte man es auch sagen, also Originaltöne im Geschehen. Und das ist ja eigentlich das, was wir hier hören. Also ein Wochenende, das auch eine ganz klare Dramaturgie hat. Das wird auch benannt. Also der Jazz der Arbeit, Feierabend, Fahrt ins Freie, Pastorale, Wiederbeginn der Arbeit. Und dann geht es wieder von vorne los. Also es ist eigentlich wie so eine Kreisbewegung, die wir hören. Und ja, das ist doch interessant. Macht das Spaß. Ja. Und auch, also wenn man denkt, menschliches Leben und auch diese Prozesse des Lebens, aber vor allem dadurch getaktet durch die Arbeit, denn nur wenn es Arbeit gibt, gibt es auch ein Weekend. Ja. Und das eben verbunden ist mit dieser Zeit, dass ich bin etwas freier, als ich sonst bin, dass das durch diese starke Rhythmisierung auch wieder angezeigt wird. Also quasi dieselben Geräusche und Klänge am Anfang wie auch am Ende. Da gibt es ja immer wieder auch so Hörspiele, die wir da erleben. Das fand ich sehr gut. Also ist so ganz Kind der Zeit, das Stück. Ja, Ruttmann ist noch, also ja auch notorisch bekannt, war der Co-Schreiber des Drehbuchs mit Leni Riefenstahl und Triumph des Willens, ja, also der NS-Propagandafilm über den 6. Reichsparteitag. Und ich habe noch oft gedacht, so ist das, wenn du Stücke ohne Ton machst und ohne darin auch eben die semantischen Hinweise zu geben, die deinen Geist ausdrücken, kann natürlich all das, was du eben auch sendest und emittierst, verwendet werden. Und offensichtlich hat er sich auch nicht distanziert und hat seine Arbeit eingesetzt auch für NS-Propaganda. Mhm. Zu Weekend noch ganz kurz. Die Montage, die da passiert, also ich mache mal jetzt ein Beispiel, die Zahl 4 wird in verschiedenen Kontexten genannt, ne, und die haben eigentlich erstmal nicht miteinander zu tun, weil für mich ist das dann so das, was dann Bloch unter anderem diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen genannt hat, also Dinge passieren an verschiedenen Stellen so einer Großstadt und sie werden aber über die Montage in Beziehung zueinander gesetzt. Das heißt, das ist das Mittel, um auch Dinge, die eigentlich keine Verbindung haben, zusammenzubringen. Klar. Ist jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das ist eigentlich das, was Montage eben ist im künstlerischen Sinne. Und wie gesagt, es entsteht hier genau in dem Moment, an diesem Wochenende, das wir jetzt gleich hören. Und ja. Ja, vielleicht haben ja auch unsere Hörerinnen und Hörer jetzt ein Wochenende vor sich. Ton ab. Thank you.

niemals vielen Dank. Was brauchen wir Grammophon? Hände hinterher! Los, los! Also bitte. Null.